Reichsleiter, Gauleiter. Die Ernährungswirtschaft im Kriege darf sich nur im Ausmaß und nicht im Grundsatz vom Frieden unterscheiden. Weil der Nationalsozialismus das erkannt hat, sind die Grundlagen für eine Kriegsernährungswirtschaft bereits vor dem Kriege geschaffen worden, und zwar auf dem Gebiet der Erzeugung durch die Erzeugungsschlacht, auf dem Gebiet der Versorgung durch die Marktordnung, als Voraussetzung jeder Rationierung. Da wir von Anfang an unsere ganze Ernährungswirtschaft darauf abgestellt haben, in einer kriegerischen Auseinandersetzung das Volk im Wesentlichen aus der deutschen Scholle zu ernähren, sind alle Maßnahmen seit 1934 praktisch als Maßnahmen für den totalen Krieg anzusehen. Erstens mussten die Ansprüche der Wehrmacht von Jahr zu Jahr steigen. Zweitens mussten im Zusammenhang damit die Anforderungen der Arbeiter in der Rüstungswirtschaft ansteigen. Drittens musste eine Besetzung der umliegenden europäischen Staaten vom Südosten und Osten abgesehen zu neuen Belastungen führen. Agrarausfuhrstaaten wie Dänemark, Holland, Norwegen, Schweden und Finnland fielen durch die Unterbindung ihrer hohen Getreide- und Futtermitteleinfuhren aus dem Weltmarkt als zusätzliche Lieferanten von Veredelungserzeugnissen aus. Eingegliederte oder besetzte Gebiete wie Elsass, Lothringen, Oberkrain, Südsteiermark, Ostoberschlesien oder Belgien nahmen infolge ihrer starken Abhängigkeit von Lebensmitteleinfuhren die deutsche Hilfe in Anspruch. Viertens traten mit der Länge des Krieges auch einige Verbündete, in erster Linie Finnland und Italien, als Fordernde auf. Es ist Ihnen bekannt, dass in Deutschland sowohl in der Rüstungswirtschaft als auch in der Landwirtschaft Millionen von Kriegsgefangenen und Ausländern eingesetzt sind. Diese Stellen mit 7 bis 8 Millionen Verbrauchern, 1 Million soll ja noch kommen, selbstverständlich eine zusätzliche Belastung der Ernährungsbilanz dar. Sie beanspruchen jährlich rund 700.000 Tonnen Brotgetreide, rund 150.000 Tonnen Fleisch, rund 90.000 Tonnen Fett. Das bedeutet etwa ein Monatsbedarf des gesamten deutschen Volkes einschließlich der Wehrmacht. Es ist schon oft gesagt, dass in diesem Kampf siegt, wer das letzte Bataillon stellt. Die deutsche Land- und Ernährungswirtschaft hat nicht nur ihren großen Beitrag für dieses letzte Bataillon an der Front zu leisten, sondern auch auf dem Ernährungsgebiet allein dieses letzte Bataillon zu stellen. Nur wenn das gelingt, wird auch auf dem Rüstungsgebiet das letzte Bataillon ein deutsches sein. Diese Haltung wachzuhalten und sie zu stärken, ist daher die entscheidendste Aufgabe der totalen Kriegführung auf dem Ernährungsgebiet.